Gerichte. Rechtsprechung, Schiedsgerichte und Co. Problembeschreibung. Der nächste Bereich führt uns in eine ganz andere Richtung, das Rechtssystem. Oft hört man über Fehlentscheidungen bei Richtern von intransparenten und für Laien unverständlichen Regeln, von Bestechungen und Befangenheit. Wäre es nicht toll, wenn statt eines einzigen Menschen ein komplett fairer und schlauer Prozess über Recht und Unrecht entscheiden würde? Die Lösung. Das Konzept von Smart Contracts könnte auch in das Rechtssystem eingefügt werden. Anstatt Richter über etwas urteilen zu lassen, könnte das Gesetz als Computercode einprogrammiert werden. Die Fälle könnten extrem schnell, günstig und effizient aufgearbeitet werden. Herausforderungen. Ob dies jedoch eher ein theoretischer Anwendungsfall ist oder wirklich in die Praxis umgesetzt werden kann, hängt von einigen schwierigen Fragen ab. Vor allem davon, ob Smart Contracts jemals so komplex gebaut werden können, dass wir uns dabei wohlfühlen, wenn ein Computer über Menschen entscheidet. Wie würde hier die Beweissammlung ablaufen? Wie die Auswertung von Indizien? Und dies sind nur zwei der Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Alternativmöglichkeiten. Auch wenn der Anwendungsfall vom Richter auf der Blockchain von einigen Visionären erträumt wird, so stehe ich dem heute noch sehr skeptisch gegenüber. Das Rechtssystem ist sehr agil und einmal einprogrammierte Smart Contracts sind nur schwer zu ändern. Deshalb glaube ich, dass sich Richter und Anwälte noch für längere Zeit nicht vor der Konkurrenz durch eine Blockchain fürchten müssen. Hier wird es wohl eher in eine Richtung einer Online-Beratung gehen, sodass sich eine bessere Kostenstruktur und Effizienz ergeben. Ein paar Praxisbeispiele. Sollte jedoch der gleich besprochene Anwendungsfall der künstlichen Intelligenz Realität werden, so wäre auch ein Richter auf der Blockchain mit all den Vor- und Nachteilen einer solchen Lösung eine Möglichkeit der nahen Zukunft.